Der Sprung in die Zukunft, hinweg über die Bedingungen des Gegenwärtigen, landet im Vergangenen, notiert Theodor W. Adorno in seinen Minima Moralia. Begriff Geschichte, Revolution, das ist heute das Thema in der Freibad-Universität. Einige Thesen anlässlich der Veröffentlichung der kritischen Werkausgabe von Benjamins über den Begriff der Geschichte. An der Ecke, er sagte es mit Betonung, sah ich einen Charakter, der wie eine Schublade flach war. Bekanntlich soll es einen Automaten gegeben haben, der so konstruiert gewesen sei, dass er jeden Zug eines Schachspielers mit einem Gegenzuge erwidert habe, der ihm den Gewinn der Partie sicherte. Eine Puppe in türkischer Tracht, eine Wasserpfeife im Munde, saß vor dem Brett, das auf einen geräumigen Tisch aufruhte. Durch ein System von Spiegeln wurde die Illusion erweckt, dieser Tisch sei von allen Seiten durchsichtig. In Wahrheit saß ein buckliger Zwerg darin, der ein Meister im Schachspiel war und die Hand der Puppe an Schnüren lenkte. Zu dieser Apparatur kann man sich ein Gegenstück in der Philosophie vorstellen. Gewinn soll immer die Puppe, die man historischen Materialismus nennt. Sie kann es ohne weiteres mit jedem aufnehmen, wenn sie die Theologie in ihren Dienst nimmt, die heute bekanntlich klein und hässlich ist und sich ohnehin nicht darf blicken lassen. Das ist die erste These von Benjamins Notizen über den Begriff der Geschichte. Und da ist jetzt einiges auffällig, weshalb ich denke, dass es ganz sinnvoll ist, sich da einmal grundsätzlich mit diesen Thesen und auch dem von Benjamin entworfenen Geschichtsbegriff zu befassen. Nicht zuletzt deshalb, weil diese Thesen mit Benjamin überhaupt eine ja, gewisse Mode haben im derzeitigen Wissenschaftsbetrieb. Also es gibt Begriffe wie etwa den des messianischen, der schwachen messianischen Kraft, die da verwendet werden von Benjamin, was denn immer Anlass genug ist, um sich eigentlich zu verabschieden von dem radikalpolitischen Kern, der bei Benjamin steckt, nämlich eine marxistische Fundierung seiner Überlegung und das Ganze ins Theologische und letztendlich dann auch Mystische zu schieben. Tatsächlich ist es ja so, dass es bei Benjamin eine Kongruenz gibt zwischen dem materialistischen Begriff der Geschichte und dem, was er dann über eine, sagen wir mal, jüdisch-kabbalistische Tradition an Theologie mit hineinnimmt. Also das ist gerade das Interessante, dass er in der Lage ist, die Idee einer Erlösung, einer religiösen Perspektive in die Materialität von Geschichte mit aufzunehmen. Und das ist nun alles andere als ein Abschied von marxistischer Theorie der Emanzipation. Das hat, wie gesagt, eine gewisse Mode, Benjamin dann doch eher auf das Theologische zu beschränken. Gleichzeitig aber eben auch mehr oder weniger das, was Benjamin hier an Geschichtsbegriff entwirft, auf Floskeln zu reduzieren, auf die einfache Parole zu reduzieren. Der Kern der Überlegung von Benjamin ist ja folgender, nämlich dass er kritisiert eine bisherige Geschichtsauffassung, die Geschichte nimmt als Kontinuum, als eine leere, homogene Zeit und dementsprechend auch nicht weiterdenkt, als Geschichte nur zu fassen, als zeitlichen Fortschritt, der sich also durch diese homogene leere Zeit schiebt, respektive auf gleichsam einem Zeitstrahl nach oben verweist. Das ist eine Idee des Fortschritts, die jetzt in dieser ganz groben und dann letztendlich auch verfälschten Form ihren Ursprung hat in den geschichtstheoretischen Überlegungen Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts. Man kennt das von Hegel. Und es scheint so zu sein, dass auch Marx da einiges von übernimmt, von eben dieser, wie man dann so sagt, teleologischen geschichtsphilosophischen Auffassung der Historie. Also teleologisch heißt zweckgerichtet, telos das Ziel, der Zweck. Also das, man geht also davon aus oder ist davon ausgegangen, Geschichte stellt eine die weltübergreifende Einheit dar und es gibt ein Ziel, woraufhin eben diese Zeit der Geschichte darauf zusteuert. Dieses Ziel wird erreicht durch ein Kontinuum immer weiterer Stufen, immer höherer Stufen, Bildungsstufen des Menschen, des Geistes, wie das letztendlich dann bei Hegel heißt. Ein Fortschritt findet also statt. Damit bricht Benjamin. Ganz entscheidend ist dafür vielleicht eine Metapher, die er benutzt, nämlich Marx sagt ja, dass die Revolution die Lokomotiven der Weltgeschichte sind. Also das heißt, Marx bemüht hier ein technisches Bild, was selber schon aus dem Fortschrittsvorrat des 19. Jahrhunderts kommt. Die Einführung der Eisenbahn in Europa und auch in Amerika, in anderen Kontinenten war ja ein bahnbrechender Fortschritt, nicht nur im Hinblick auf Verkehr, sondern überhaupt für die Entwicklung des Industriekapitalismus. Und Benjamin verkehrt jetzt ein wenig oder verwandelt diese Metapher von der Lokomotive, indem er sagt, die Revolution sind weniger die Lokomotiven als vielmehr der Griff nach der Notbremse. Auch ganz entscheidend, Benjamin sagt hier nicht, die Notbremse selber ist die Revolution, sondern der Griff nach der Notbremse. Also es braucht einen Akteur, während wir ja heute wissen, die Lokomotiven selber können vielleicht führer- und fahrerlos durch die Gegend fahren. Es braucht einen Akteur, der zu dieser Notbremse greift. Und das wäre ein revolutionäres Subjekt, aber ganz entscheidend ist hier erstmal die Überlegung, die Notbremse bedeutet, ist ganz klar, dass der Zug anhält. Und das ist also Benjamins Idee. Die Revolution ist eine Unterbrechung eben dieses Kontinuums, ist ein Stillstellen, ist also eine Idee, die dieses ja, teleologische Motiv, dieses Ziel der Geschichte nochmal völlig anders wendet. Und dafür ist eben auch seine Vorstellung des Messianischen wichtig. Also es heißt, die Pforte, durch die der Messias kommen könnte, ist jederzeit offen. Also es ist eben nicht so, dass die Menschheit erst bestimmte Phasen geschichtlicher Entwicklung durchlaufen haben muss, um dann irgendwann reif zu sein für was auch immer, die Wiederkehr des Paradieses, die befreite Gesellschaft, sondern die Befreiung von der Geschichte, die Befreiung von dem, was ist, ist jederzeit möglich. Und dieses Bild ist eines, was eben nicht gewonnen wird aus der Fortsetzung dessen, was ist, was nicht gewonnen wird aus der letztendlich Weiterführung dieser, wie Benjamin das denn eben sagt, homogenen, leeren Zeit, sondern was gewonnen wird aus dem radikalen Bruch, aus der Stillstellung. Weiteres Bild, was Benjamin hier bemüht, ist nicht nur die Kalenderreform im Sinne der Einführung eines Revolutionskalenders, wie es das in der Französischen Revolution nach 1789 gegeben hat, sondern auch, dass die Uhren zerstört werden bei Aufständen, bei Revolutionen, wenn sie denn stattfinden. Also, dass die Revolution eigentlich nicht bedeutet eine Umwälzung und damit eine Hebung auf eine neue Stufe der Gesellschaft, sondern eine Stillstellung von Zeit. Hier eine kleine Fußnote, die das ganze Thema denn auch etwas öffnet in die Richtung, in die ich das jetzt auch mit einigen Thesen diskutieren möchte. Revolution ist ein Wort, das kommt eigentlich aus der Astronomie. Also die Revolution ist die Umlaufbahn der Planeten um eine Sonne. Also das heißt Revolvere. Es bedeutet eigentlich Wiederkehr. Und das ist ja nun etwas ganz anderes als der Geschichtsbegriff der Revolution dann im Sinne des Fortschritts benutzt. Also Revolution eben nicht als Veränderung, nicht als Umwälzung zu etwas Neuem, sondern eben eigentlich eine Kreisbewegung. Wiederkunft heißt es bei Nietzsche. Das ist ganz entscheidend auch für Benjamins Überlegung, dass also diese Vorstellung der der immer weiter sich forttreibenden Geschichte konfrontiert wird mit dem Gedanken der ewigen Wiederkehr. Da kann man weiter fortsetzen, dass diese Vorstellung der ewigen Wiederkehr ja auch verankert ist in unserem gesellschaftlichen Bild von Zeitverläufen. Die ewige Wiederkehr kennen wir eigentlich aus ja, dem Naturzyklus, die Jahreszeiten zum Beispiel. Also das heißt, wir haben Saisons. Und wo finden wir das wieder? Das finden wir wieder in der Mode. Also die Wiederkehr, die Mode als die Wiederkehr des ewig Neuen, hat Benjamin auch einmal notiert. Da wäre zu überlegen, inwiefern diese Struktur eines Zeitverlaufs, wie die Mode es hervorbringt, nicht auch in gewisser Weise letztendlich die Geschichte ablöst. Da sind wir jetzt mittendrin in Überlegungen, die tatsächlich dann auch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts angestellt wurden. Das nur noch mal kurz zur zeitlichen Verdatung. Also Benjamin formuliert die bekannte Fassung der Thesen wahrscheinlich 1939, 1940. Er begeht ja im September 1940 Selbstmord an der katalonisch-französischen Grenze. Das kann man ja immer dazu sagen, dass also Spanien zu der Zeit in den Nachwehen der gescheiterten Revolution immer noch gerade in Katalonien erfüllt ist vom revolutionären Geist, von dem Benjamin eigentlich hätte profitieren können. Und da also der Selbstmord, er sieht es als aussichtslos an, über den Weg Spanien, Portugal, Lissabon, dann eine Passage nach New York, wie es eigentlich geplant war, zu bekommen und in die Freiheit zu kommen. Die Faschisten, die deutschen Nationalsozialisten sind ihm auf den Fersen und soweit die Theorie bekannt ist, ist es eine Überdosis Morphium, an der er dann stirbt. Es gibt ja jetzt neuere Theorien, dass es Mord war, verschiedene Überlegungen, dass es einerseits Nazis waren, die ihn umgebracht haben, andererseits Stalinisten. An der Sache endet es wenig, also Benjamin stirbt da 1940 auf der Flucht vor den Nazis. Und es wird dann so gesehen, dass diese Thesen über den Begriff der Geschichte der letzte Text sind, den er als geschlossenen Text hinterlassen hat. Und verschiedenste Überlegungen werden angestellt. Der Gérard Houllier kommentiert das alles in der Edition eben dieser Thesen in der kritischen Werkausgabe, inwiefern diese Thesen hätten ausgebaut werden können, ob sie zur Passagenarbeit gehören, ob sie in den Bereich einer anderen größeren Arbeit gehören, ob sie überhaupt hätten eine größere Arbeit werden sollen oder eben einfach nur Thesen bleiben sollten. Das wäre alles im Einzelnen zu verfolgen. Darüber soll es hier aber nicht gehen im Einzelnen. Festzuhalten bleibt eben, dass Benjamin hier 1940, wir bleiben bei diesem Datum, erste Aufzeichnungen zu den Thesen können unter Umständen bis in die späten 20er Jahre zurückverfolgt werden, ganz sicher Anfang der 30er Jahre. Benjamin entwirft also hier 1940 einen Begriff der Geschichte, der mit der bisherigen Auffassung auch, und das ist das Entscheidende, das interessiert er eigentlich gar nicht, ob er jetzt mit der Auffassung der bürgerlichen Geschichtswissenschaft bricht, der also mit der bisherigen Auffassung der Geschichte bricht, auch wie es von damals gültigen Marxismus-Leninismus vertreten wurde. Das natürlich auch angesichts der Ereignisse in Europa, also angesichts des nationalsozialistischen Terrors, auch angesichts des stalinistischen Terrors, angesichts überhaupt einer Situation, dass die Menschheit, obwohl sie sich hätte befreien können, sich nicht befreit hat, sondern genau das Gegenteil passiert ist. Walter Benjamin schließt seinen Aufsatz über den Surrealismus mit dem Bild eines Weckers, der jede Minute 60 Sekunden lang anschlägt. Benjamin befreien. Nach 45, wie gesagt, kommt die These in Umlauf, auch in einer Überlegung an die in bürgerlicher Weise an die Theorie der Moderne anzuschließen. Die Menschheit würde jetzt in ein Zeitalter der Nachgeschichte übergehen. Also man befindet sich in einem zeitlichen Kontinuum, in dem aber zunehmend, dass zumindest die Ideologieprozesse der Demokratisierung eingesetzt hätten. Man befindet sich da also in einem Zustand des Posthistoire, der Nachgeschichte. Das korrespondiert in gewisser Weise mit, und zwar diametral, mit Marx' Gedanken, die Menschheit würde bisher nur in der Vorgeschichte leben. Also eigentlich könnte man das umdrehen und sagen, das, was jetzt eher von, und man kann das so bezeichnen, konservativen bis reaktionären Theoretikern als Posthistoire, als Nachgeschichte bezeichnet wird. Wilhelm Flusser ist eine Ausnahme, ansonsten sind es Arnold Gehlen oder Kojève. Das basiert ja auf der Vorstellung, nach 1945 sei der Kapitalismus, sei die kapitalistische Moderne in eine Zeit übergetreten, in der es eigentlich nicht besser werden kann. Konsumgesellschaft, Überflussgesellschaft, Informationsgesellschaft und so weiter, das sind die Stichworte, die gleichzeitig da kursieren. Marx sagt, der Mensch macht seine Geschichte selber. Problem, er hat bisher gerade aufgrund der Umstände, der sozialen Verhältnisse, die er geschaffen hat, eigentlich seine Geschichte nicht selbst gemacht. Und die befreite Gesellschaft wäre genau die Gesellschaft, in der der Mensch überhaupt erst Mensch wird, nämlich in dieser originären Bestimmung, dass er sein Geschick selbst bestimmen kann, dass er seine Geschichte selber machen kann. Mit der befreiten Gesellschaft würde der Mensch überhaupt erst in einen Zustand treten oder in eine Zeit eintreten, die er selbst bestimmen kann, in dem Sinne, dass er sich selbst bestimmt. Also diese Idee von Marx, der Mensch lebt bisher in der Vorgeschichte, korrespondiert in, wie gesagt, diametraler Weise mit dem, was dann von konservativer Seite in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dann im Übrigen auch zum Teil einhergehend mit dem Begriff der Postmoderne, vertreten wurde als Nachgeschichte. Da könnte man sagen, in gewisser Weise ist das, was Benjamin postuliert hat, doch eingetreten. Also in gewisser Weise ist doch eingetreten, wenn eben auch überhaupt nicht in der, wie soll man sagen, radikal emanzipatorischen Weise, wie Benjamin das postuliert hat, eine Stillstellung der Zeit ist eingetreten, gleichsam eine Art von völlig pervertierten Messianismus. Also das Glück ist über die Menschen gekommen, zumindest was das Versprechen des Spektakels angeht, der wahren Gesellschaft. Und die Frage wäre, ob zwar Benjamins Begriff der Geschichte, den er da entwirft, durchaus seine radikale emanzipatorische Dimension hat, aber nicht so ohne weiteres heute noch zu verteidigen ist, wo eben genau in perfider Weise eigentlich sich oder eben in pervertierter Weise sich eingelöst hat, was Benjamin forderte. Das könnte jetzt diskutiert werden anhand von Ereignissen. Das sollte man auch tun. Ich möchte aber zunächst den Blick auf etwas anderes richten, nämlich mich mit diesem Begriff der Geschichte, den Benjamin da entwirft, selbst nochmal beschäftigen. Und einmal die Frage stellen, was meint hier eigentlich Begriff? Was meint überhaupt Geschichte? Und was meint Begriff bei Benjamin? Und in welcher Weise thematisiert er überhaupt Geschichte? Dafür scheint es mir notwendig, sich von Benjamin einmal ein wenig abzuwenden und sich anderen Diskussionen genau zu diesem Komplex zuzuwenden, bei denen Benjamin nur selten eine Rolle spielt, die aber meines Erachtens sehr viel zu tun haben mit dem, was Benjamin hier in seinen Thesen über den Begriff der Geschichte 1940 entworfen hat. Nämlich, Noch einmal diese erste These von dem Schachspieler. Dazu auch eine kleine Fußnote. Diesen Schachspieler hat es wirklich gegeben. Es ist eine Apparatur, die damals, und das heißt jetzt im ausgehenden 18. Jahrhundert und eigentlich auch das gesamte 19. Jahrhundert hindurch eine Jahrmarktsattraktion war, eine Apparatur, die sozusagen im spätbarocken, in der spätbarocken Begeisterung für Maschinen, für das Mechanische noch ihre Wirkung hatte. Die wurde erfunden von einem Mechaniker, der Van Kempelen hieß und hat ihre eigentliche Berühmtheit dann erlangt dadurch, dass Van Kempelen diesen Apparat an Johann Nepomuk Mälzel weitergegeben hat. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie da die Modalitäten waren, ob das aufgekauft wurde von Mälzel. Mälzel hat dann behauptet, dass er den auch entwickelt hätte, den Apparat. Das ist ein Name, den man vielleicht jetzt als Namen nicht erinnert, aber nur als Stichworte. Mälzel ist derjenige, der das Metronom entwickelt hat und auch gleichzeitig die Hörrohre für den langsam taub werdenden Beethoven. Es steht zu vermuten, dass Benjamin den Schachautomaten, an dem also tatsächlich eine Puppe in türkischer Tracht saß, daher übrigens das Wort getürkt. Also das bezieht sich auf diese vermeintlich Schachspielen könnende Puppe in türkischer Tracht, wie Benjamin das schreibt. Es steht zu vermuten, dass Benjamin diese Geschichte kennt, nicht aus eigener Anschauung, sondern durch eine Erzählung von Edgar Allan Poe, der das also beschreibt. Ob es jetzt ein Zwerg gewesen ist, also ein, wie man ja korrekt sagen muss, kleinwüchsiger Mensch gewesen ist, der sich da drin versteckt hat, oder wie auch bekannt wurde, es Kinder waren, die also sehr gut Schach spielen konnten. Das variiert, je nachdem, an welcher Stelle dieser Apparat auftaucht. Der soll dann später auch noch Bridge, dieses Kartenspiel, gelernt haben. Also das gehört alles mit zu diesem Automaten. Benjamin konzentriert diese Geschichte ja ein wenig, indem er eben sagt, dass jede Partie gewonnen wird von dem Automaten. Also das gehört auch mit zu dieser Maschinenbegeisterung. Tatsächlich hat er nicht jede Partie gewonnen. Wie dem auch sei, wir haben hier also Thesen über den Begriff der Geschichte. Das, was Benjamin hier aber einführt, ist ja weniger eine Überlegung zum Begriff der Geschichte, als vielmehr ein Bild, das er gibt. Und das Entscheidende könnte ja sein, dass er hier auch in sehr bestimmter Weise seine Analogie zum Schachautomaten verortet in der Philosophie. Also das heißt, wenn es hier um Geschichte geht, sind wir im Bereich der Geschichtsphilosophie und nicht von vornherein im Bereich der Geschichtswissenschaft, respektive nicht von vornherein im Bereich auch der marxistischen oder materialistischen Geschichtstheorie, die er ja eigentlich korrigiert mit seinen Überlegungen. Also Benjamin gibt ein Bild. Es ist nicht so, dass er eine Begriffsanalyse betreibt. Es ist so, dass er in gewisser Weise den Begriff der Geschichte korrigiert über Überlegung zum Bild. Bild selbst ist bei Benjamin eine Kategorie, die ungeheuer wichtig ist in seinen Gesamtüberlegungen, in seinen methodischen Überlegungen. Auf der einen Seite, 1928 erschienen, ist es im Ursprung des deutschen Trauerspiels die Allegorie, auf die er dann auch immer wieder zu sprechen kommt. Auf der anderen Seite ist es etwa eine ohnehin sehr stark mit bildlichen Metaphern aufgeladene Sprache, die Benjamin benutzt. Man denke etwa an die Formulierung Denken in Konstellation. Auch hier sind wir übrigens wieder im Bereich der Astronomie. Die Konstellation ist ja die Anordnung der Sterne. Genauer müsste man sagen im Bereich der Astrologie. Also es geht ja genau um die Vorstellung, dass die eigentlich nichts miteinander zu tun habende Beziehung der Sterne zueinander doch einen Zusammenhang darstellt, aus dem man dann eben sowas wie Horoskope ablesen kann. Das ist für Benjamin wichtig, im Übrigen auch schon in diesem Ursprung des deutschen Trauerspiels, auch im Zusammenhang mit der Allegorie. Und das Ganze wird bei Benjamin dann weitergeführt in eine Theorie des dialektischen Bildes. Und dafür ist dann wiederum auch dieser Geschichtsbegriff so entscheidend. Bild ist Dialektik im Stillstand, heißt das in einer Notiz für das Passagenwerk. Man könnte sich also fragen, das aber jetzt nur am Rande, vielleicht gehen wir da später nochmal drauf ein, ob der zentrale Begriff für Benjamin im Kontext seiner Überlegung zur Geschichte eben nicht Zeit ist, wie man das eigentlich erwarten sollte, also Geschichte immer als Vorstellung von mit Ereignissen durchsetzte Zeit, eine Anhäufung von Ereignissen in der Zeit, also man darf hier erinnern, dass diese Vorstellung ja eine sehr große Rolle spielt in seit den 20er Jahren durch Heideggers Sein und Zeit mit dem Begriff der Geschichtlichkeit, gegen den Benjamin sich auf das Heftigste gewehrt hat, also den er absolut abgelehnt hat. Und die Rede ist davon, er will Heidegger da theoretisch natürlich sinnbildlich das Genick brechen. Also diese Vorstellung hat er abgelehnt. Eben deshalb die Frage, ob nicht nicht die Zeit der entscheidende Begriff in der Konzeption der Geschichte für Benjamin ist, sondern Bild. Also dass sozusagen Geschichte wesentlich mit Bild zu tun hat und nicht wesentlich mit Zeit zu tun hat. Das würde auch passen zu Benjamins Vorstellung und auch letztendlich Kritik von Zeit überhaupt, also die Idee der leeren, der homogenen Zeit, auch gleichzeitig ein religiöses Motiv der erfüllten Zeit, sein Begriff der Jetztzeit. Das sind eigentlich nicht Vorstellungen, die etwas zu tun haben mit einer Konzeption von Zeit, sondern wo das, was Zeit heißt, selber eingeordnet ist, gar nicht mal untergeordnet ist, eingeordnet ist in einen Begriff des Bildes. Und dieser Bildbegriff bei Benjamin, muss man auch dazu sagen, ist ein sehr weit gefasster, also der übersteigt im Übrigen genau das, was so in den letzten Jahren diskutiert wird als Bildtheorie, wenn man eben an Autoren wie Belting oder Mitchell denkt. Also Bild ist bei Benjamin selber, und an der Stelle müsste man das schon zurück übersetzen, ein begriffliches Verhältnis, also ein Verhältnis des Begreifens von Welt, was sich abspielt zwischen Bewusstsein und Wirklichkeit. Also Bild hat bereits zu tun mit der Konstruktion von Wirklichkeit und ist also nicht auf diesen Bildbegriff zu bringen, wo wir also klar sagen können, an dieser Stelle beginnt ein Bild und an dieser Stelle hört ein Bild auf. Also Bild ist bei Benjamin eingeschlossen in den Akt des Denkens, in die Logik. Also es gibt eine Bildlogik bei Benjamin, die wiederum eine große Rolle spielt für seinen Entwurf einer Theorie der Geschichte, beziehungsweise auch eben seinen Thesen zum Begriff der Geschichte. Also eine Konvergenz zwischen Begriff und Bild, die nicht ganz unwichtig ist. Die nicht ganz unwichtig ist im Übrigen auch deshalb, um auch hier mal den Rahmen abzustecken, in welcher Reichweite Benjamins Überlegungen hier stehen. Es ist sein Freund und Kollege Theodor W. Adorno, der ja 1966 sein Hauptwerk Die negative Dialektik veröffentlicht, eine Auseinandersetzung nicht nur mit Hegel, aber von Hegel ausgehend mit eben der philosophischen Theorie der Dialektik, dem Problem der Identität und dem Nicht-Identischen, ein Begriff, den Adorno dann stark macht, wo es wesentlich um das geht, um was es bei Hegel auch geht, nämlich die Logik des Begriffs. Und es ist von Adorno der Versuch, umzugehen mit der Schwierigkeit eine Identität zwischen Begriff und Sache herzustellen, umzugehen, also mit dem, was rausfällt, eigentlich durch das begriffliche Identifizieren. Und es ist die Frage, die Adorno sich stellt, wie kann man das retten, was also durch die begriffliche Identifikation herausfällt, mit der Schwierigkeit, dass wir ja letztendlich nicht anders als begrifflich denken können, respektive, dass wir nicht anders logisch denken können als über Begriffe. Wir sind auf den Begriff angewiesen. Und es wäre also ein Bewusstsein von Nicht-Identität zu schaffen, um diese im Identifizieren herausfallenden Reste doch irgendwie einzuholen. Vorrang des Objekts ist so ein Stichwort, was man hier noch bringen könnte in dem Zusammenhang. Das Ganze steht eigentlich unter einer ähnlichen Fragestellung, die auch Benjamin wohl bewegt hat, als er sich seine Gedanken zum Begriff der Geschichte gemacht hat, nämlich mit einer etwas anderen Lösung, nämlich inwiefern auch im Begriff der Geschichte selber wachgehalten werden kann, gerettet werden kann, die Idee der Befreiung des Menschen. Also wie in einem Begriff der Geschichte, der natürlich auch zur Ideologie von Herrschaft gehört, beziehungsweise selbst mit Herrschaft durchsetzt ist, doch gerettet werden kann, eine Vorstellung von möglicher Emanzipation des Menschen, gerade aus einer Geschichte, die in ihrem Realverlauf heraus ja alles andere als human bisher verlaufen ist. Ich will da kurz zwei Zitate bringen. Das eine ist von Adorno. Keine Universalgeschichte, schreibt er in der negativen Dialektik, führt vom Wilden zur Humanität, wohl aber eine von der Steinschleuder zur Megabombe. Also für Adorno ist das Prinzip der negativen Dialektik, das Prinzip einer, wie er das denn selber auch formuliert, Logik des Zerfalls in die Idee der Universalgeschichte eingeschrieben. Also man kann die Vorstellung der Humanität nicht gewinnen aus der Analyse von vorgesellschaftlichen Zuständen. Zum einen, zum anderen Hegel, die Blätter des Glücks sind in der Weltgeschichte unbeschrieben. Hegel oder Hegel selbst als Verteidiger einer Idee des Fortschritts ist durchaus geneigt zuzugeben, dass dieser Fortschritt alles andere als einer von eben Glück ist, alles andere ist als einer von Humanität, obwohl letztendlich an der Ziellinie seines Telos von Fortschritt absolutes Wissen, absoluter Geist, Weltgeist letztendlich natürlich die Idee der Humanität steht. Da die Freiheit nicht so schnell errungen wird, wie die Blätter im Garten verblichen sind, so ist ihre Begrüßung desto stürmischer. Und selbst die wahnsinnigen Leute, die ein Nadelöhr für größer als einen Affen halten, tun mit. Bei Benjamin findet sich im Übrigen in den Thesen eine ganz ähnliche Überlegung, die das dialektisch aufgreift. Es ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein, heißt es in einer These, in dem Benjamin sich eigentlich auch nochmal abwendet. Das wäre ein nicht unwichtiger Unterpunkt in dieser Debatte von der Kulturgeschichte, nämlich von der zunehmenden Konzentration eines bürgerlichen Geschichtsverständnisses auf eine Idee des Fortschritts, die sich dann sedimentiert in der Vorstellung von Kultur. Also das heißt, Kulturgeschichte nicht nur als Verengung von Menschheitsgeschichte auf einen ganz bestimmten Bereich, den man dann eben Kultur nennt, an dem man ablesen kann, welche Fortschritte die Menschheit wohl gemacht haben mag, sondern selber als Konstruktion, mit der letztendlich die geschichtliche Bewegung eingeengt wird und der Geschichtsbegriff selber eine Einengung erfährt, statt eben die Erweiterung zu haben, die er doch braucht, um als radikaler Begriff brauchbar zu sein, angewendet werden zu können für eine Theorie der Emanzipation. Dafür ist notwendig die Kritik der Geschichte. Das ist genau das, was Benjamin dann auch meint, wenn er auf sozusagen die mindestens Dynamik, wenn nicht Dialektik von Kultur und Barbarei verweist. Ein Gedanke, der ebenso eingeführt wird oder aufgegriffen wird, dann in der Dialektik der Aufklärung, die Adorno und Horkheimer ja kurze Zeit nach Benjamins Tod beginnen zu schreiben. Die Gemeinschaftsarbeit, die dann 1944 fertig ist, in der das ja ein Grundthema ist, das Umschlagen von, ja, wie Sie sagen, Aufklärung, Rationalität in einen Zustand von Barbarei. Das ist also eine Erfahrung, die für Benjamin ganz ähnlich gewesen sein muss, wie eigentlich für jeden aufgeklärten Menschen, nämlich was Adorno und Horkheimer zu Beginn der Dialektik der Aufklärung schreiben, was sie sich vorgesetzt hatten, war zu erklären, wieso die Menschheit statt, wie das ja die Bedingung durchaus hergegeben hätten, in einen wahrhaft menschlichen Zustand einzutreten, in einen neuen Zustand von Barbarei versinkt. Und was damit gemeint ist, ist der Nationalsozialismus, der Stalinismus und gleichwohl auch eine bestimmte Tendenz der gesellschaftlichen Struktur in der Massendemokratie US-amerikanischer Prägung, wenngleich eben genau das Land ist, in dem überhaupt noch so etwas wie Freiheit sich findet, überhaupt noch Bedingung, in dem zumindest das Überleben gesichert ist für Adorno, Horkheimer und andere. Das ist also alles mit zu berücksichtigen. Wenn Benjamin hier von Begriff der Geschichte redet, meint er eigentlich damit im engeren Sinne Begriff oder Bild. Wenn man sich also diese Frage stellt, vor dem Hintergrund einer Zeit, die ja überhaupt als Problem für die Philosophie aufwirft, wie kann Philosophie überhaupt das Instrumentarium liefern, mit dem Welt beschrieben wird. Das Staunen darüber, dass die Dinge im 20. Jahrhundert noch möglich sind, ist kein philosophisches, sagt Benjamin. Also insofern auch hochinteressant, dass er in der ersten These über den Begriff der Geschichte auf die Philosophie zu sprechen kommt und seine ganze Auseinandersetzung dann aber nicht wirklich führt mit dem originärsten Werkzeug der Philosophie, nämlich den Begriff, sondern den Begriff der Geschichte füllt mit einer Theorie des Bildes, mit überhaupt auch Sprachbildern. Also die Rede vom Schachautomaten ist nicht das einzige, was der Sprachbild, was Benjamin benutzt. Ganz berühmt ist ja noch der Engel der Geschichte und der Tigersprung unter freiem Himmel und solche Formulierungen finden sich da allenthalben und zwar immer genau an den Stellen, wo das eigentlich um eine Definition der von Benjamin behandelten Schlüsselbegriffe geht, Fortschritt und Revolution und eben Geschichte selbst. Man kann sich jetzt fragen, in sehr grundsätzlicher Weise, was ist überhaupt Geschichte? Also was ist überhaupt der Gegenstand, den Benjamin hier diskutiert? Also man könnte ja auch sagen, dass klar, die bürgerliche Geschichtswissenschaft hat ihren Begriff von Geschichte und die kritische Theorie setzt einfach einen anderen Begriff von Geschichte dagegen oder verzichtet ganz auf diesen Begriff. Das ist ja nicht Benjamins Ansinn und das kann auch nicht Benjamins Ansinn sein, weil wir mit dem Geschichtsbegriff ein Problem haben. Ein Problem, das darin besteht, dass dieser Begriff gleichsam zum Schlüsselbegriff für unsere Zeit deshalb geworden ist, weil er eine Kraft zu besitzen scheint, die immer wieder Geschichte, also das, was passiert, und den Bericht darüber, die Erzählung darüber miteinander verkettet und aufeinander zurückspiegelt. Also das heißt, wir können zwar reden von einer eigenen Geschichte, die wir haben, einer wie auch immer Biografie oder einer Lebensgeschichte, aber die Gewissheit, dass das, wie wir Erlebnisse, Erfahrungen verketten, tatsächlich auch so etwas wie eine geschichtliche Logik darstellt, ist eine Gewissheit, die aus den Ereignissen selber nicht geschlossen werden kann. Gleichwohl wir uns aber immer darauf berufen, dass diese Logik in der Idee der Geschichte selber liegt. Also das bringt ja auch schon in der Alltagssprache eine Problematik mit sich, wenn man eben sich überhaupt mal ansieht, wie dieses Wort Geschichte verwendet wird. Also das heißt, es gibt ja durchaus Kontexte, wo die Benutzung des Wortes Geschichte etwas Abfälliges hat und man eben genau sagen will, dass das nicht Wirklichkeit ist. Ja, also das ist einfach nur eine Geschichte, die erzählt wird. Heißt, hier ist unter Umständen etwas nicht wirklich so passiert, sondern es gibt also ein mehr oder weniger ein Mythos, eine märchenhafte Erzählung darüber. Der Geschichtenerzähler ist jemand, der also Geschichten erzählt, die nicht dem Begriff der Geschichte entsprechen, wie wir das wiederum aus den Geschichtswissenschaften kennen. Gleichzeitig aber gerade der Begriff der Geschichte mit einer enormen Objektivität und Suche nach Objektivität aufgeladen, mit einer Quellendichte und Verdichtung, also mit einer Beweiskraft, die in der Positivität der Fakten zu liegen scheint, also der Bericht, der immer auch eine Bezeugung ist von dem, was passiert ist. Und in diesen Dimensionen, wie gesagt, nicht zuletzt auch der alltagssprachlichen Verwendung des Wortes Geschichte, spielt sich das ab, was Benjamin hier beschreibt. Also auch das ist ja nochmal sehr wesentlich, dass er sich in seinen Thesen tatsächlich insofern auf den Begriff der Geschichte bezieht, als dass er kaum eingeht auf realhistorische Ereignisse. Also beziehungsweise die Gegenwart bleibt bis auf eine Kritik der Sozialdemokratie weitgehend ausgespart. Also es gibt keinen Verweis auf Ereignisse, was ja nahegelegen hätte, etwa Spanische Revolution, Guernica, das nationalsozialistische Deutschland, das faschistische Italien. Stattdessen eben ein Rekurs auf Marx, ein Rekurs auf die Sozialdemokratie, auf Dietzgen, auf den Historismus des 19. Jahrhunderts. Bilder wie etwa der Schachautomat, auch 19. Jahrhundert, Paul Klee und seine Zeichnung, die dann genannt wird Angelus Novus, also der Engel der Geschichte. Also das sind eigentlich auch Bilder aus der Vergangenheit, die Benjamin hier bemüht. Und einmal mehr, das ist auch ganz zentral sein Begriff der Geschichte, der eben bedeutet eine Stillstellung, eine Unterbrechung der leeren Homogenzeit, ist gleichzeitig ein Begriff von Geschichte, der seine Perspektive nicht auf die Zukunft lenkt. Unsere Enkel fechten es besser aus, wie das bei den Sozialdemokraten heißt, sondern der sich bemüht um eine Vergangenheit, A, mit der Vorstellung, dass das Vergangene noch gar nicht vergangen ist, und B, mit der Vorstellung, dass die Vergangenheit selbst von der Gegenwart bedroht ist und gerettet werden muss, verteidigt werden muss gegen die Gegenwart vor dem Sieg, eine der wenigen Passagen, wo es ums Gegenwärtige geht. Vor dem Sieg der Faschisten werden selbst die Toten nicht sicher sein, sagt Benjamin in einer These. Das referiert im Übrigen auch darauf, religiöse Vorstellungen, dass es eine Auferstehung der Toten geben wird, wie die denn im Einzelnen aussieht, bleibt der Fantasie überlassen. Gleichzeitig ist ja entscheidend, dass auch hier der emanzipatorische Impuls eine große Rolle spielt. Also es geht hier nicht um irgendwelche religiösen Herumfantasierereien. Das ist ganz entscheidend, wenn Benjamin hier solche Formulierung gebraucht, dann steht zwischen den Zeilen mindestens der Rekurs auf die Millionen Ermordeten und Millionen Toten Opfer durch etwa den Nationalsozialismus, was ja in dem Ausmaß im Übrigen zu dem Zeitpunkt noch nicht absehbar war. Die Wannsee-Konferenz folgt ja dann erst in den 2 Jahre später, 1,5 Jahre später. Also das ist alles zu berücksichtigen, wenn man sich jetzt die Frage stellt, wieso benennt Benjamin seine Thesen über den Begriff der Geschichte, wenn er doch gleichzeitig das, was er den Begriff der Geschichte nennt, was er fasst als Begriff der Geschichte, auflädt mit so viel Metaphorik, mit so viel Allegorie, mit so viel Bild. Das führt meines Erachtens zu der Frage, in welchem Verhältnis Geschichte und Begriff überhaupt zueinander stehen. Hier wäre einzugehen auf Überlegungen, die von Reinhard Koselleck kommen, ein Historiker, der 2006 gestorben ist. Und in seinem Spätwerk kann man nicht wirklich sagen, also in seinem Arbeiten sich beschäftigt mit dem Verhältnis von Sozialgeschichte und Gesellschaftsgeschichte auf der einen Seite zur Begriffsgeschichte auf der anderen Seite. Vielleicht kann man da noch mal kurz eine Fußnote einfügen, weil das vielleicht nicht so ganz geläufig ist. Jetzt an dieser Stelle Sozialgeschichte und Gesellschaftsgeschichte zu sagen. Übrigens auch eine Terminologie, die bei Benjamin so nicht auftaucht. Wir haben einen Wechsel im Geschichtswissenschaftsverständnis im 20. Jahrhundert. Ein Wechsel, der nicht zuletzt auch angeregt wird durch Marx, verweist darauf, dass eigentlich die Philosophie durch Geschichtswissenschaft abgelöst wird. Ein Wechsel, der sich anzeigt im Versuch, auch diejenigen in den, wenn man das so sagen will, Diskurs über Geschichte aufzunehmen, die in der bisherigen Geschichtsschreibung völlig außen vor geblieben sind, die bisherige Geschichtsschreibung eigentlich als eine Datierung von zum Beispiel Herrschaftsverhältnissen, eine Datierung von was auch immer aufsteigenden und untergehenden Reichen, Nationen, Königshäusern, Fürstentümern und dergleichen, was sich ja durchaus auch fortsetzt in der bürgerlichen Gesellschaft, respektive dann in der bürgerlichen Geschichtsschreibung, dann aber Sozialgeschichte als Frage danach, wie haben denn Menschen überhaupt gelebt und welche Möglichkeiten hatten sie letztendlich auch ihr Leben selber geschichtlich zu erfassen, beziehungsweise sich selbst in die Geschichte zu stellen, sich selbst als geschichtliche Wesen zu begreifen und damit auch Geschichte zu machen. Das hat dann im Verlauf des 20. Jahrhunderts nochmal eine Wendung erfahren, die letztendlich mitbegründet wurde durch Erik Hobsbawm, nämlich eine Radikalisierung dieser Idee der Sozialgeschichte. Er hat es mal genannt From Social History to History of Society. Daraus ist dann diese Formulierung Gesellschaftsgeschichte geworden, nämlich dass eigentlich ganz in der Anlehnung an Marx versucht wird, Geschichte zu fassen in der Rekonstruktion der ja, Strukturverhältnisse menschlichen Lebens. Und diese Struktur, das sind soziale Verhältnisse, das ist letztendlich die Gesellschaft selber, das ist letztendlich die Geschichte von Gesellschaftsformation mit der Frage danach, in welchen Lebensverhältnissen sich diese Gesellschaftsformation jeweils darstellen. Also was sozusagen die entscheidenden Triebkräfte in einer Gesellschaft sind, die etwa die Feudalzeit ablösen, die das bürgerliche Zeitalter konstituieren, die verschiedene Phasen des Kapitalismus, der Moderne und so weiter zum Ausdruck bringen. Erik Hobsbawm hat das ja, darauf sei hier verwiesen, in fulminanten Großstudien dargestellt. Für das 20. Jahrhundert ist es das, was er dann publiziert hat als Zeitalter der Extreme. Das kurze 20. Jahrhundert, eine Formulierung von ihm, ein Entwurf von Geschichte, der verortet wird zwischen 1914, also Beginn des Ersten Weltkriegs, bis 1989, 90, Zusammenbruch des sogenannten Realsozialismus. Das nur am Rande. Am Rande deshalb, weil jetzt ja, wie gesagt, die Frage über diesen Reinhard Koselleck ist: Was ist überhaupt Geschichte? Unter dem Blickwinkel einer Begriffsgeschichte, die also in einem Spannungsverhältnis steht zur Gesellschaftsgeschichte. Begriffsgeschichte für das Wort, für den Begriff der Geschichte selber von Bedeutung, weil es ja hier nicht nur darum geht, wie sich historisch rekonstruieren lässt, wie sich Begrifflichkeiten formiert haben, sondern letztendlich ja scheinbar eine Paradoxie da ist, mit der Begriffsgeschichte immer auch zu erörtern, wie der Begriff der Geschichte selber auf diese Begriffsgeschichte zurückzuspiegeln ist. Das ist als Problem bekannt seit den Anfängen der Geschichtsschreibung, kann man sagen. Also Thukydides ist derjenige, Koselleck schreibt darüber, der das schon getrennt hat, nämlich einmal die Erzählung, was passiert ist, das Geschehen, auf der anderen Seite in seinen Dialogen dann das Sprachliche, nämlich wie Menschen das, was geschehen ist, empfunden haben. Entscheidend für unsere Zeit und damit auch entscheidend für das, was Benjamin über den Begriff der Geschichte macht, ist, dass jetzt im Verlauf des 18. Jahrhunderts Geschichte zu einem Kollektivsingular verdichtet wird. Geschichte wird, wie Koselleck schreibt, zu einem Metabegriff. Also wir haben nicht mehr verschiedene Geschichten, die wir auch in relativ loser Beziehung zueinander in Verbindung bringen, sondern es gibt eine Geschichte, in der gleichzeitig aber eben die Vielzahl von Geschichten logisch in Zusammenhang gebracht werden, in Konstellation gebracht werden, eine Geschichte also als Metabegriff. Die Theorie der Geschichte, die Philosophie der Geschichte, die Logik der Geschichte wird mit Geschichte selbst synonym. Ein Zitat von Koselleck: Der Begriff thematisiert nicht nur die empirisch sich jeweils ereignenden Vorkommnisse, sondern primär die Bedingung der Geschichte. Insofern wird Geschichte das Subjekt ihrer selbst. Geschichte selbst beginnt zu handeln. Also die Geschichte tut etwas, eigentlich wie Gott, vermittelt durch Akteure, durch etwa das, was wir dann revolutionäres oder überhaupt historisches Subjekt nennen. Kleine Anekdote am Rande, die gerne dann erzählt wird: Was ist der Unterschied zwischen einem Historiker und Gott? Der Historiker kann die Vergangenheit ändern. Das ist sehr entscheidend, weil wir da sehen, dass eigentlich Geschichte nicht nur als Kollektivsingular zu handeln beginnt, als sei die Geschichte Gott, sondern darüber noch hinausgeht, gerade natürlich in Verbindung mit dem Selbstbewusstsein der Bürger, respektive der herrschenden Klasse in der bürgerlichen Gesellschaft. Zugleich wird Geschichte zu ihrem eigenen Objekt im ausgehenden 18. Jahrhundert. Geschichte ist sowohl die Geschichte der Ereignisse als auch die Erforschung und Erzählung dieser Ereignisse. Geschichte wird, wenn man diesen Begriff da etwas falsch einführen will, zu einer Art Struktur von Repräsentatio Mundi, also das, was Geschichte ist in ihrer Gesamtheit, muss immer schon aus dem Detail der Ereignisse ablesbar sein. Also das heißt, wir haben es, wie Koselleck es sagt, eigentlich zu tun mit einer Art Zirkelschluss, der letztendlich genau die Möglichkeit eröffnet, Geschichte mit bestimmten Ideologien oder noch allgemeiner gesagt mit Ideologie überhaupt, also mit notwendig falschem Bewusstsein zu verbinden. Hierfür wiederum ganz entscheidend ist die Verbindung der Idee von Geschichte im 19. Jahrhundert mit der Nation, letztendlich auch mit dem Nationalismus der jeweiligen Staaten und Staatsgebilde im bürgerlichen Zeitalter. Also Geschichte wird zur Nationalgeschichte. Und gerade unter dem Vorzeichen einer Ideologie von Weltgeschichte verliert sich die Welt in der Geschichte und wird eben reduziert auf das Nationale, höchstens auf das Internationale, respektive auf die internationalen Beziehungen. Und das ist jetzt die Stelle, an der man sagen kann, dass es wieder interessant wird für Benjamins Begriff der Geschichte, denn es geht hier nicht nur darum, wie in der Geschichte als Erzählung sozusagen diejenigen berücksichtigt werden können, die bisher nicht in der Geschichte vorkamen, wie sogar diejenigen berücksichtigt werden konnten, die von der Geschichte selbst vernichtet wurden, die Opfer, sondern wie die und auch die, die scheinbar verloren sind, die Toten, auch nachträglich im Blick auf Vergangenheit, in der Rettung der Vergangenheit zu geschichtlichen Akteuren gemacht werden können, wie sie auch nachträglich in das Recht gesetzt werden können, revolutionäre oder überhaupt historische Subjekte zu sein. Dies als Ende der Überlegung vorläufig und dazu dann, weil ich auch mehrfach davon gesprochen habe, die siebte These über den Begriff der Geschichte von Benjamin mit einem Motto von Gerhard Scholem, Gershom Scholem, Gruß vom Angelus, mein Flügel ist zum Schwung bereit, ich kehrte gern zurück, denn blieb ich auch lebendige Zeit, ich hätte wenig Glück. Die neunte These aus zum Begriff der Geschichte. Ich zitiere: Es gibt ein Bild von Klee. Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starb. Seine Augen sind aufgerissen. Sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe. Der Engel der Geschichte muss